Die Stellung beruhigt sich. Das Bataillon geht wieder in Stellung. Wir beziehen dieses Mal Aufnahmeposten der zweiten Linie, und zwar links von Le Parc. Inzwischen ist Frost eingetreten und die verschlammten Wege sind hart gefroren. Das ist für uns ein großer Vorteil. Man kann sich viel schneller als damals vorwärts bewegen. Allerdings muss man manchmal ziemlich balancieren, denn so wie die Granaten das Erdreich zerrissen haben, ist es auch festgefroren. Verhältnismäßig bald erreichen wir dieses Mal unseren Bestimmungsort, ein Maschinengewehrnest, das an einem günstigen Punkt kurz vor der zweiten Linie mitten im Trichterfeld liegt. Ein Graben ist nicht vorhanden, aber ein Unterstand mit zwei Ausgängen. Hier sind wir unsere eigenen Herren und ungestört. Gleich in der ersten Nacht merkt man, dass der Abschnitt bedeutend ruhiger geworden ist. Seit seine letzten Angriffe abgewiesen wurden, hat der Engländer nicht wieder angegriffen. Zwar liegt immer noch genug Störungsfeuer auf dem Gelände. Der Gegner streut zu unbestimmten Zeiten mit Schrapnells. Auch die Flachbandgranaten rutschen immer noch recht oft und knapp über unseren Postenstand. Ab und zu säuseln auch Maschinengewehrkugeln vorbei. Sie gelten der Straße oder vielmehr dem stark benutzten Fußweg, der hart am Postenstand vorbeiführt, auf dem nächtlicherweise viel Verkehr herrscht. Das Beunruhigungsfeuer, das nachts auf der Stellung liegt, verstummt bei Tagesanbruch. Nur von Zeit zu Zeit heult eine schwere Granate über uns und landet in dem Hohlweg von Le Parc. Dort vermuten die Engländer deutsche Feldgeschütze. Diese stehen aber etwas weiter zurück, hinter dem Hang. Bald kommt die Sonne durch den Nebel. Ich lehne im Postenstand und habe Zeit und Muße, die Umgebung ein wenig zu mustern. Da stehen nun in der Morgensonne die traurigen Reste des einst prächtigen Parkes, nach dem das nahe Dorf benannt war. Er war früher die Erholungsstätte der Bewohner von Bapaume. Und es muss ein sehr schöner Park gewesen sein mit sehr alten Bäumen. Heute stehen nur noch ihre Stümpfe umher, verkohlt, zerspellt und zersplittert, aller Äste beraubt. Viele sind von den Granaten aus der Erde gerissen und von vielen stehen nur noch mannshohe Stumpen. Durch diesen geschändeten Wald schauen die Trümmer vom Dorf Le Parc. Nicht eine einzige Wand steht mehr aufrecht. Alles ist dem Erdboden gleich. Auch die südöstlich daneben liegenden Dörfer Ligny, Tillois sind ein einziger Trümmerhaufen. Und dort, halb links vor uns, wo nur noch einige nackte Baumstumpen aus der öden Trichterlandschaft ragen, lag einst das Dorf Boulancourt. Ein englischer Flieger schwebt ruhig über der Stellung. Schrapnells platzen in seiner Nähe. Wir dürfen uns hier auf keinen Fall sehen lassen, auch nichts herumlegen, was uns verraten könnte. Ich bleibe ruhig an die Wand des Standes gelehnt stehen, bis er vorüber ist. Nachdem ich abgelöst bin, muss ich Meldung zu Reimann bringen. Er liegt in einem Unterstand in Le Parc. Ich gehe in Richtung auf den Hohlweg, in den augenblicklich nicht mehr geschossen wird. Da komme ich rascher zum Ziele. Kurz bevor die Straße, von der nur noch wenige Spuren vorhanden sind, in den Hohlweg einmündet, steht ein englischer Tank. Bei dem groß angelegten englischen Angriff vor unserem Einsatz ist es diesem gelungen, bis hierher durchzufahren, wo er dann von Feldgeschützen erledigt wurde. Um ihn herum liegen einige Leichen, deutsche und englische Soldaten. Diesen Weg sind wir eigentlich schon öfter gegangen, aber immer nur bei Nacht. Und jetzt kann man die Städte, wo wir manchen Tropfen Schweiß verloren haben, einmal bei Tage beschauen. Bald nachdem ich den gefürchteten Hohlweg passiert habe, bin ich bei Reimann im Unterstand und erledige meinen Auftrag. Reimann gibt uns Anweisung, Zünder zu sammeln. Wir hätten genug Zeit und das Messing würde sehr gut bezahlt. Das Geld für die abgelieferten Kilo bekommt dann die betreffende Gewehrbedienung ausgehändigt. Beim Essen holen sollen die gesammelten Zünder mitgebracht werden, damit sie die Küche mit nach hinten nimmt. Auch Gewehre und Stahlhelme sollen gesammelt werden. Auf dem Rückweg sehe ich, dass in dem Hohlweg eben eine Granate eingeschlagen hat und dass auch die ehemalige Straße unter Schrapnellfeuer gehalten wird. Ich muss einen Umweg über das Trichterfeld machen, um wieder zum Gewehr zu gelangen. Eine Gruppe Leute begegnet mir, sie haben zwei Tote. Diese werden im Trichterfeld zusammengesucht und nach hinten gebracht. Sehr oft sehe ich Tote liegen. Einige von ihnen tragen schon Verbände. Es sind Verwundete, die beim Zurückgehen abermals getroffen worden und dann liegen geblieben waren. Erst am nächsten Morgen, als es ruhig ist, gehe ich zuerst mit Werner los, um Zünder und Gewehre zu sammeln. Jeder hat einen Sandsack. Wenn dieser halb voll ist, genügt es. So bummeln wir über das Trichterfeld hinweg. Es ist übersät mit großen und kleinen Sprengstücken. Da liegen Granatsplitter, die einen halben Meter lang sind, Führungsringe von allen Kalibern und Ausbläser und Blindgänger. Wir stoßen dabei auf viele Tote von verschiedenen Regimentern stammend, die vor uns hier eingesetzt waren. Die Leute sind gefallen und werden als vermisst gemeldet. Gefallen bei Nacht und Nebel, wo es niemand gesehen hat. Niemand konnte sich um sie kümmern. So manches Drama mag sich in diesen furchtbaren Nächten hier im Trichterfeld abgespielt haben, als das Trommelfeuer tobte. Stumme Zeugen sind die blutig gefärbten Wasserreste der großen Trichter, die auf ihrem Grund sicher Tote bergen. Zeugen von stillem, großem Heldentum. Beim Weitergehen stoßen wir wieder auf zwei Tote. Der eine ist vornübergestürzt, ein Splitter hat ihm den Kopf zerschmettert. Im Arm hält er noch zwei zusammengebundene Sandsäcke. In einem befindet sich Post, der andere enthielt Verpflegung, die inzwischen bis auf die Rauchwaren und Fleischkonserven von Ratten vertilgt worden ist. Der andere sitzt in einem kleinen Trichter an einen Essenkübel gelehnt. Sein rechtes Bein ist zerschlagen. Umsonst hat er versucht, mit Verbandspäckchen und Taschentuch den Blutstrom zu dämmen. Das schmutzig, todesfahle Gesicht ist nach vorn gesunken. Es war ein junger Soldat, der hier sterben musste. Wir nehmen beide Säcke an uns. Den mit der Post hat Thiel selbst am gleichen Nachmittag zu Reimann gebracht, damit diese zurückgehen und an die richtige Adresse gelangen kann. Am Nachmittag gehen wir noch einmal ins Trichtergelände. Wir haben an einer Stelle Gewehre zusammengelegt, die wir nicht mehr tragen konnten. Einem Toten nehmen wir Stahlhelm und Gasmaske ab. Sein Arm war dick verbunden und trotzdem war das Blut durch den Verband gequollen. Anscheinend ist er beim Zurückgehen noch einmal getroffen worden. Mit mehreren Gewehren und Stahlhelmen bepackt streben wir unserem Unterstand zu. In der Nähe platzt ein Schrapnell. Wir laufen schneller. Unweit von unserem Nest stoßen wir abermals auf drei Leichen, die neben einer zertrümmerten Bahre liegen. Da haben zwei einen Schwerverletzten getragen und einen Volltreffer erhalten. Sie sind sogar von unserem Regiment. Niemand konnte nach den Vermissten suchen, niemand konnte sie finden. Aller Verkehr vollzog sich damals in dunkler, regenschwerer Nacht. In der nächsten Nacht müssen Patronen nach vorn gebracht werden. Man hat sie heute Morgen zu uns gebracht. Am Tag kann man nicht von hier aus in den vorderen graben. Wir müssen sie abends weiter befördern. Imme und ich sind an der Reihe. Jeder hat zwei Kästen zu schleppen mit je 500 Schuss. Draußen ist sternklare Nacht. Auf dem gefrorenen Boden lässt es sich verhältnismäßig gut laufen. Störungsfeuer liegt auf der Stellung, vor allem auf den Wegen. Wir verlassen den Weg und müssen trotzdem oft in Trichtern Deckung suchen. Zuweilen rennen wir auch einige Schritte. So kommen wir ein ganzes Stück vorwärts. Und zwar schneller, als wir es überhaupt ahnten. Je weiter wir nach vorn kommen, desto zahlreicher werden die Trichter. Einer ist neben dem anderen. Das Laufen wird dadurch erheblich erschwert und wir schwitzen bald in unseren Lasten. Den Leuchtkugeln nach müssten wir bald den ersten Graben erreichen, aber er will nicht kommen. Eine Granate schlägt ein und gleich noch eine, wir stürzen vorwärts. In gewissen Abständen steigen um uns die Leuchtkugeln, wenigstens vor uns, rechts und links. Solange ein naher Lichtkegel über dem Gelände schwebt, bleiben wir in einem Trichter hocken. Wenn er erloschen ist, ist es stockdunkel um uns und wir tappen weiter. Wir können nur langsam gehen. Man muss immer tasten, wohin man den Fuß setzt. Wieder schlagen Granaten ein und wir rennen so schnell es geht. Vor uns zischt plötzlich eine Leuchtkugel hoch und zwar in Richtung auf uns. Wie der Blitz verschwinden wir in Trichtern. Wir werden unsicher. Etwas kann hier nicht stimmen. Eigentlich müssten wir doch schon längst auf unseren ersten Graben gestoßen sein. Nach dem Steigen der Leuchtkugeln kann man sich nicht immer richten. Sie täuschen sehr. Wir überlegen, wo eben die Leuchtkugel hergekommen sein könnte. Ob nicht jemand in der Nähe ist? Wir lauschen längere Zeit. Dann hören wir auch Stimmen. Immer ist schon froh und will gleich darauf zugehen. Ich traue aber dem Frieden schon lange nicht mehr und halte ihn zurück. Es kommt mir alles sehr verdächtig vor. Wohl eine gute Viertelstunde horchen wir angestrengt in die Nacht. Da trägt wieder ein Luftzug Stimmen an unsere Ohren. Wir halten den Atem an. Es können keine Deutschen sein, die sich da unterhalten. Mir läuft es eiskalt über den Rücken und das Herz klopft mir bis zum Hals hinauf. Wir lauschen angestrengt weiter und müssen endlich zu unserem größten Schrecken feststellen, dass wir dicht vor dem englischen Graben liegen. Aber jetzt heißt es kehrt Marsch und Vorsicht. Geräuschlos suchen wir wegzukommen. Wir kriechen mehr auf allen Vieren. Ich rutsche ab und ein Patronenkasten stößt auf den gefrorenen Boden. Da geht auch schon eine Leuchtkugel hoch. Wir drücken uns tief in die Trichter. Anscheinend hat man uns bemerkt. Hinter uns schlägt ein Schrapnell ein. Das war sicher ein deutsches, denn es kam aus entgegengesetzter Richtung als die Leuchtkugeln. Wir sind wieder im Zweifel, ob wir richtig gehen. Das eine steht fest, wir befinden uns zwischen den Stellungen. Eigenartig, dass wir auf keinen Draht für Hau gestoßen sind. Da wäre uns doch die Geschichte aufgefallen. Wir schwitzen. Es riecht nach verwesenden Leichen. Die Zeit vergeht. Etliche Stunden sind wir schon unterwegs. Dabei werden die Patronenkästen immer schwerer. Wegwerfen wollen wir sie doch auch nicht. Ratlos bleiben wir wieder in einem Trichter sitzen, um die Leuchtkugeln zu beobachten. Dann tasten wir uns weiter. Überall liegen Tote. Ein Maschinengewehr schießt, haarscharf pfeifen die Kugeln an uns vorbei. Von der anderen Seite kommen wieder Schrapnells und gleich drei. Sie platzen in der Richtung, wo eben das Maschinengewehr geschossen hatte. Der deutsche Graben will aber auch nicht kommen. Wir sitzen wieder in einem Trichter und beraten. Die Parole ist uns bekannt. Wenn nur nicht einer der unsrigen recht voreilig handelt und eine Dummheit begeht, wenn wir unserem Graben nahe kommen. Wir überlegen hin und her, wie wir es angehen wollen. Wir befinden uns in einer vertanen Lage. In dem Trichter liegen bleiben, bis es Tag wird? Nein, das geht nicht. Vorläufig wissen wir nicht einmal, ob wir dem englischen Graben näher sind als dem unsrigen. Die Gräben liegen hier ungefähr 100 Meter auseinander. Wir müssten dann womöglich noch den ganzen Tag hier liegen bleiben. Dazu ist es aber zu kalt. Wir würden die Glieder erfrieren, wenn wir uns nicht rühren dürften. Auch haben wir nichts zu essen bei uns. Es bleibt kein anderer Ausweg als zu handeln, denn die Zeit vergeht sehr schnell. Eine halbe Stunde sitzen wir nun schon wieder in diesem Trichter, anstatt beim Gewehr zu sein. Und Thiel wird schon lange warten. Links hallt ein Gewehrschuss durch die Nacht. Hinter uns steigt eine Leuchtkugel, dann noch eine. Da drüben verschwinden Gestalten in Trichtern. Wir haben es beide deutlich gesehen. Eine Patrouille. Aber ob Freund oder Feind, das war nicht zu erkennen. Wenn wir erwischt werden? Ich nehme die Pistole vorsichtshalber in die Hand. Mir gehen allerhand Gedanken durch den Kopf. Einfach losgehen. Gleich viel, ob die Richtung richtig ist. Wenn wir in Gefangenschaft geraten, wäre wohl der Krieg für uns aus, wenn alles glatt abginge. Aber darauf kann man nicht rechnen. Die Posten schießen, wenn sich jemand dem Graben nähert. Nun sind wir noch Maschinengewehrsoldaten, mit denen man kurzen Prozess macht. Wir sind nicht gut angeschrieben. Nein, lieber im ersten Graben als in der Ungewissheit der Gefangenschaft. Schon wieder hocken wir in einem Trichter und sind darüber im Zweifel, ob wir die Richtung nach unserem Graben haben. Nicht ein einziges Merkmal ist im Gelände, wonach man sich richten könnte. Vorsichtig gehen wir einige Schritte. Die 70 Pfund Patronen drücken auf Rücken und Brust. Dabei schwitzt man wie in einem Dampfbad. Rechts hinter uns blitzt es mehrere Male auf. Das müssen die feindlichen Flachbahngeschütze sein. Schnell in den Trichter. Schon fauchen die Granaten in geringer Höhe übers Gelände. Jetzt sind wir im Bilde. Nun aber aufpassen, dass wir die Richtung beibehalten. Sonst können wir die ganze Nacht im Gelände herumkraxeln und werden schließlich doch noch geschnappt. Die Zeit muss schon sehr weit fortgeschritten und Mitternacht vorüber sein. Hoch über uns ziehen schwere Kaliber ihre Bahn. Links klappert ein englisches Lewis-Gewehr und wir sehen immer noch kein Ende unserer Irrfahrt. Da pfeifen wieder Maschinengewehrkugeln. Schnell sind wir in einem Trichter. Dabei greife ich auf etwas Weiches. Erschrocken ziehe ich die Hand zurück. Es war aber nur ein Toter. Er stinkt schon. Heraus aus dem Trichter und weiter. Mir fällt auf, dass aus dem deutschen Grabenstück, dem wir zustreben, keine Leuchtkugel steigt. Sollte dort das unbesetzte Grabenstück liegen? Es wäre gut für uns. Wir kämen schließlich ohne Schwierigkeiten hindurch. Jetzt kommen wir ein größeres Stück vorwärts und stehen auf einmal vor Drahtverhau. Ein Versuch, hindurchzukriechen, scheitert. Es ist unmöglich. Ich habe mir auch noch die Hände blutig gerissen. Wir müssen eine Stelle suchen, wo wir hindurch können. In dem Graben scheint niemand zu liegen, sonst wären wir sicher schon bemerkt worden. Es wären auf alle Fälle Leuchtkugeln gestiegen. Irgendwo müssen aber doch Posten sein. Noch verschiedene Male machen wir den vergeblichen Versuch, durch das Drahthindernis zu kommen. Und endlich findet sich eine Stelle, wo schwere Granaten große Löcher und Breschen gerissen haben. Hier kommen wir nun bequem hindurch und befinden uns in einem engen, kaum 1,5 Meter tiefen Graben, der stellenweise eingeebnet ist. Wir sehen und hören nichts und schleichen ein Stück den Graben entlang, dann ruhen wir ein Weilchen aus. Ich fühle mich noch immer nicht ganz sicher. Gespannt lauschen wir in die Nacht. Es bleibt still und wir gehen im Graben weiter. Da kommen Schritte uns entgegen. Ich klettere aus dem Graben und ducke mich auf der Deckung in den nächsten Trichter. Imme kommt mit seinen schweren Kästen nicht an der Grabenwand hoch. Ehe ich ihn fassen kann, rutscht er zurück und fällt in den Graben. Die Schritte, es sind mehrere Leute, klingen schon ganz nahe. Imme kriecht aus den Traggurten, lässt die Kästen stehen und ist im Begriff, auf Deckung zu klettern, als plötzlich eine Leuchtkugel hochgeschossen wird und jemand schreit: »Halt! Wer da? Parole!« Wie aus einem Munde rufen wir beide: »Regensburg!« Der Bann ist gebrochen. Wir sind im deutschen Graben. Vor uns steht eine deutsche Patrouille. Einer von den Leuten war schon dabei, eine Handgranate abzuziehen. Der Unteroffizier, der die Patrouille führt, fragt uns nach dem Woher und Wohin. Wir erzählen ihm kurz unser Abenteuer. Nun klärt sich auch die ganze Geschichte auf. Durch die Einschläge schwerer Granaten sind wir von der Richtung abgekommen und zu weit nach rechts geraten. Infolgedessen konnten wir durch das nur von Patrouillen gesicherte unbesetzte Grabenstück laufen. Der Graben ist an dieser Stelle sehr flach, manchmal auch von schweren Granaten vollkommen eingeebnet. Bei Nacht merkt man keinen Unterschied. Beinahe hätten wir dem Engländer unsere Patronen hinübergetragen. Wir sind doch froh, dass wir noch so davongekommen sind. Das Stück Weg, das wir noch vor uns haben, wollen wir nun gerne gehen. Bald darauf können wir unsere Patronen dem Gewehr übergeben, für das sie bestimmt sind. und eine halbe Stunde später befinden wir uns wieder in unserem Unterstand. Hier hatte man uns schon aufgegeben, denn die Uhr zeigt auf 3 Uhr morgens. Dass wir so lange unterwegs waren, hätten wir nicht gedacht. Nachdem wir etwas geruht und ein paar Zigaretten geraucht haben, müssen wir beide wieder auf Posten ziehen. Schlafen können wir eh nicht, dazu sind wir zu aufgeregt. Und dann haben die anderen beiden von 21 Uhr an bis jetzt stehen müssen. Die Nacht ist kühl. Sterne funkeln am Himmel. Die ganze Front entlang steigen und fallen die Leuchtkugeln. Links rollt Geschützdonner, der immer heftiger wird. Dort drüben liegen Saï Saïssel und der bekannte Pierre Vastwald. Das sind beides Brennpunkte, um die dauernd heftig gekämpft wird. Man bedauert im Stillen die armen Kameraden, die dort in dem schweren Schlamassel liegen und in großer Not sind. Dann sehen wir dort rote Leuchtkugeln steigen. Heftiges Sperrfeuer rollt und Maschinengewehre rattern. Danach wird es wieder still. Die Leuchtkugeln steigen und fallen wie vorher. Langsam dämmert der Morgen.